Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. So, bevor wir loslegen, hätte ich gerne von dir Zahlen. Zahlen bitte. Ich hätte gerne die 2. Ja. Und die 11. Aha. Und die 7 wieder. Okay. Herzlich willkommen zu 2, 7, 11. Nein, also herzlich willkommen zu die Elite, das Laberzin. Mit dem Ausrufezeichen und dem Zeilenende Glück auf das Zeilenende hat an dieser Stelle übrigens nicht die Lottozahlen genannt, sondern die Zahlen, über die wir jetzt gleich sprechen werden in unserer kleinen Sommerepisode. Und bevor ich jetzt hier den Alleinunterhalter mache, erzählt euch das Zeilenende jetzt mal ganz kurz, wie es aktuell um seine Position zu kurzen Hosen und Goldkettchen geht. Goldkettchen ja, kurze Hosen nein. Also immer noch? Immer noch, ja. Auch wenn ich aktuell Perlen trage. Also zu kurzen Hosen Goldkettchen oder Perlen, aber ansonsten im Büro keine kurzen Hosen. Ich arbeite ja sowieso in einer konservativen Branche, wo man auch in seiner Freizeit keine kurzen Hosen trägt und damit im Geschäft sowieso erst recht nicht. In deiner Freizeit trägst du keine kurzen Hosen? Ich trage Sporthosen schon mal, aber dann mache ich halt auch Sport. Jetzt müsste ich glatt mal nochmal reflektieren, wie das denn auf dem Völki war. Weiß ich nicht. Hattest du auf dem Völki? Ich glaube nicht, dass ich kurze Hosen dabei hatte. Eventuell hatte ich eine Sporthose dabei, weil es Sport war, da hochzulaufen, aber das könnte unter Umständen gewesen sein. Alright, dann lass uns doch einfach in die Themen starten. Zum ersten Thema kannst du vielleicht sogar was sagen. Das ist beruhigend. Da muss ich mich voll auf dich verlassen. Summer Blockbuster 2025. Welche Filme rocken, welche floppen und wer hat die besten Post-Credit-Scenes? Ich dachte immer, im Sommer laufen keine Blockbuster, weil alle im Freibad sitzen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Naja, du hast aber doch tatsächlich immer noch so Filmstarts, die so im Mai stattfinden. Ja gut, aber es ist ja nicht Sommer. Und ansonsten. Naja, aber die laufen dann in den Sommer rein. Und früher war es ja auch so, dass die, also kurz bevor Disney die ganze Bude übernommen hat, liefen ja auch die Star Wars Filme immer im Mai. Ja, weil der 4. Mai ja Star Wars Tag ist, aber die laufen jetzt mittlerweile auch sie laufen halt entweder im Mai, was noch Frühling ist, oder sie laufen im Dezember, was schon Herbst ist. Ja, und Marvel produziert doch aber eigentlich in alle Richtungen Filme. Also da ist doch heutzutage gar keine Grenze mehr gesetzt. Und was man ja nicht vergessen darf, wir reden ja gar nicht mehr vom Kino alleine, sondern wir reden ja heutzutage auch von Direct-to-Stream. Also es gibt ja auch Filme, die laufen direkt im Stream, die werden direkt produziert für Amazon, Netflix, also für Prime, Netflix, ja, Disney oder sonst irgendwas. Zugeben, dass ich die dann gar nicht konsumiere. Also wenn ich Filme schaue, dann eigentlich im Kino. Also zumindest die Erstverwertung. Okay. Also ich schaue tatsächlich einfach wenig. Alles andere geht an dir vorbei? Zumindest ganz viel, ja. Okay. Also ehrlich, irgendwelche drittklassigen Science-Fiction-Kriegsfilme mit Chris Hemsworth oder so interessiert mich halt auch nicht. Ja, aber viel geht doch auch tatsächlich heutzutage 4 Wochen ins Kino und ist dann aber direkt auch zu haben. Achso, ja, du hast ja gesehen, wie schnell, ja. Hast du gesehen, wie schnell Mario zum Beispiel im Kino war, oder du siehst ja bei den ganzen Marvel-Filmen, die sind so, keine Ahnung, 4 bis 6 Wochen sind die im Kino, und danach sind die aber sofort auf Disney verfügbar. Also Mario habe ich im Kino gesehen, und die Marvel-Filme verfolge ich nicht mehr, weil ich den Anschluss irgendwo verloren habe. Und diesen Weihnachtsfilm mit The Rock als Bodyguard des Weihnachtsmanns, der dann sehr schnell auf Amazon war, den habe ich auch im Kino gesehen. Und tatsächlich, weil ich im Kino einen Trailer gesehen habe, wo ich gesehen habe, dass ich Lust auf den habe. Oh ja. Also ich gehe ja gerne ins Kino, deshalb von daher ist das, bin ich da wahrscheinlich der falsche Dingsmensch. In meiner Welt gibt es keine Sommerblockbuster. Ich glaube, den letzten, also ja, wie gesagt, für mich gibt es Sommerblockbuster, weil Star Wars kam früher immer im Mai und musste. Und du hast ein komisches Verständnis von Sommer, ja. Und du musstest ja mindestens bis Juni warten, bis dann überhaupt irgendwie was ging. Also du hast ja heutzutage immer noch dieses Problem, dass du so diese ersten 3-4 Wochen sind die Kinos immer rappelvoll. Weil jeder unbedingt meint, er müsste Star Wars aber wirklich am allerersten Tag sehen. Was ist okay. So dieses. So dass mir niemand sagen kann, wer wessen Vater ist, wo du denkst, das macht Star Wars gar nicht mehr. Also, da wir hier in der Stadt ein Kino haben und in der Nachbarstadt ein Kino ist und in Stuttgart dann 500 Kinos sind, habe ich das Problem eigentlich nicht. Das ist mehr so eine Frage des Kalenders. Ich überleg gerade, was war denn der letzte Film? Der neue Dings, Wes Anderson Film, tatsächlich. Gar nicht so lange her. 4 Wochen vielleicht. Ich überlege gerade, ob ich hier schon mal im Kino war. Also in Leipzig. Ich glaube, den letzten Film, den ich gesehen habe, im Kino, das war der Film über den Entwickler der Atombombe, Oppenheimer. Oppenheimer, ja. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Dafür habe ich Barbie 2-mal im Kino gesehen. Und dafür bin ich aber auf die andere Seite der Grenze, nämlich nach Sachsen-Anhalt. Und dort sogar noch mal komplett einmal auf die andere Seite von Halle, also nach Halle-Neustadt. Okay. Also eine halbe Weltreise. Ja, ja, da haben wir Oppenheimer gesehen. Wir dachten uns, in so einer Umgebung wie Halle-Neustadt, da wirkt so ein Film wie Oppenheimer. Ja, okay. Ja, ja. Gemein. Ja, nee, nein, nein, tatsächlich, das Witzige ist, das Kino dort ist tatsächlich so schlecht nicht. Okay. Und dementsprechend gehen meine Schwiegereltern da gerne hin, und dementsprechend, ich war mit meinem Schwiegervater im Kino. Ja, das ist schön. Wir haben uns Oppenheimer angeschaut. Gut. Für den phönizischen Meisterstreich musste ich tatsächlich auch nach Stuttgart fahren, weil der in keinem Kino in der Nähe laufen, und die andere Alternative wäre Tübingen gewesen. Der phönizische Meisterstreich, das ist der neue Film von Wes Anderson. Ich dachte schon, ja? Der neue Wüstenfilm von Jacques Villeneuve oder sowas. Dennis, Jacques ist der Rennfahrer. Ich weiß. Ich muss dazu sagen, ich habe Dune 2 jetzt witzigerweise auch immer noch nicht gesehen. Irgendwie habe ich den da muss ich sagen, da habe ich den Kino Punkt irgendwie verpasst, und danach irgendwie ich glaube, den müsste ich im Kino sehen, damit er sich lohnt, und also ja. Ich mache ja selten Werbung für übertriebene Technik. Mich kann man ja auch in einen kleinen Kinosaal setzen, und Hauptsache Kino, aber Dune 2 habe ich auf dem IMAX in Leonberg gesehen. Ja, alles weitere könnt ihr euch denken. So, du hattest die 2, die 7 und die 11. Genau. Ich bin gar nicht neurotisch, okay. Mit immer Primzahlen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Open World versus Real World. Welches Sommerabenteuer fühlt sich echter an? Ganz klar Open World. Statt reale Welt? Ja, also die Behauptung, dass die reale Welt irgendwie realer ist als die virtuelle Welt, das ist mir nicht konstruktivistisch genug, die Theorie. Okay, dann nennen wir mal eine schöne sommerliche Open World, in der du dich wohlfühlst. Ich habe mich immer in meinen Rollenspielwelten sehr wohl gefühlt, in meinen ganz klassischen Chat-Rollenspielwelten. Da habe ich meine ganze Pubertät verbracht, also auch die Sommer. Da war es nicht so heiß. Open World? Ja, die war, ja, da war die Fantasie, deine eigene Fantasie war immer die einzige Grenze. Noch opener geht gar nicht. Okay, und da hat man dann jede Freiheit auch zu sagen, ja, und jetzt ziehe ich meinen Zauberstab und zauber die Enterprise einfach weg. Rein theoretisch konntest du das machen. Du bist nur limitiert worden durch deine Mitspielenden. Wenn die da alle Bock drauf hatten, dann konnte das unter Umständen passieren, dass da die Zauberstäbe gezogen wurden. Okay. Ich habe tatsächlich auch mal ein Harry Potter Rollenspiel gemacht, aber über ja, Produkte von J.K. Rowling sprechen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht diese Kontroverse aufhören. Ich will mal kurz klären, wie verhält sich das, wenn du jetzt die Enterprise wegzaubern möchtest und keiner deiner Mitspieler hat Bock drauf? Es wird dann aus der Open World ganz schnell eine sehr begrenzte Welt gesperrt? Naja, ich bin ja ein Linker, ich neige ja zum Spaltertum, dann macht man sein eigenes Rollenspiel auf, wo das möglich ist. Mit dem eigenen Forum. Ja, natürlich, eigenes Forum, eigener IRC-Chat, eigene Persönlichkeiten. Hast du einfach 10 Leute im Channel, die du alle selber bist und hast trotzdem den Spaß deines Lebens. Why not? Ich wollte gerade fragen, wie oft hast du das denn gemacht? Wie oft hast du denn ein eigenes Forum mit einem eigenen IRC-Chat aufgesetzt? Alter, ich habe nur einmal ein eigenes Rollenspiel gegründet, aber ja, das weniger aus Streit, mit sondern... Mit dir selbst dann? Nee, tatsächlich auch mit anderen Leuten, also... Und die haben da mitgemacht? Die haben da mitgemacht, ja, es war wild. Sind diese Menschen jetzt hier mit uns im Raum? Nee, es sind außer mir keine Menschen aktuell im Raum, nur so eine kleine Fellkugel, die... Nein, ich wollte nur darauf raus, es sind also keine 10 Accounts, die du selbst erstellt hast und dann mit dir selbst gechattet hast. Nein, das wäre ja langweilig. Was war es denn für ein Rollenspiel? Das war auch ein Star Trek-Rollenspiel. Ah, und warum wolltest du da dann was Eigenes? Weil das Rollenspiel, wo wir bislang waren, das war halt so quasi in der damals gegenwärtigen Zeitlinie, also... irgendwo so knapp Post-Dominion War, also kurz nach Deep Space Nine. Ich glaube, die Voyager war noch nicht wieder zurück, so zeitlich angesiedelt. Und wir wollten halt irgendwas spielen, was so in der Enterprise-Zeitlinie spielt. Also die Archer Enterprise, 2150 oder so. Ja, da haben wir halt unser eigenes aufgemacht. Okay. Ja, wie sieht's mit dir aus? Lieber Real World oder Open World im Sommer? Das ist eine gute Frage. Ich hätte bis vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren gesagt, Real World. Aber. Dann ist die Realität passiert. Nein, aber. Dann hast du so dieses, ja, weißt du was, ja, lass mal rausgehen. Lass mal Radfahren gehen oder sowas. Also weil Real World ist ja für mich meistens rausgehen, Freunde treffen oder Radfahren gehen. Und Freunde treffen kann man auch drinnen, deswegen ist es weniger Real World, sondern einfach nur reale Kontakte. Aber Real World draußen ist halt vor allem Radfahren. Mhm. Und oder Wandern oder sowas. Und im Urlaub, ja klar, lieben gern, aber so ansonsten bei der Hitze teilweise aufs Fahrrad sich schwingen, ist echt schwer geworden. Also so sich zu motivieren bei 35 Grad noch zu sagen, boah, und jetzt noch Sport? Geil, ja, stehe ich voll drauf. Weiß nicht. Ich überlege gerade aber auch, welche Open World mich jetzt dann so kicken würde, dass ich sagen würde, boah, also das muss jetzt. Das ist das Schlimme. Eigentlich die Open World versucht man eigentlich heutzutage eher abzuhaken, oder? Also sagen, okay, habe ich durch, next. Da habe ich durch, next. Oder? Ich bin ja eh nicht so der große Computerspieler. Also von daher bin ich da die falsche Ansprechperson. Aber ich weiß, also Kampagnenbrettspiele tatsächlich auch nicht immer unbedingt meins. Weil man sich da auch immer irgendwie committet. Ich mag lieber Brettspiele, wo man immer wieder hin zurückkehren kann. Kampagnenbrettspiele im Sinne von so MechWarrior oder? Nee, also so Deckbilder in den allermeisten Fällen, die einen steigenden Schwierigkeitsgrad hat, wo die Zusammensetzung der Gegner schwieriger wird, beispielsweise so kooperative, so Pathfinder, das Adventure Card Game oder sowas. Mm-hmm. Gibt's okay, oder so Legacy-Spiele halt, so. Pandemic Legacy, wo sich das Spiel im Laufe der Zeit verändert, je nachdem, welche Choices du triffst. weil du das Spielbrett dann auch beklebst oder sowas. Ah, okay, solche Brettspiele. So, solche, ja. Ja, ist aber dann auch weniger Open World vermutlich. Ja, also das ist weniger Open World, aber das ist so vielleicht am ehesten noch so die Brettspiel-Analogie. Da, und du hörst es jetzt neuerdings. Ja, ja, ich höre es mittlerweile. Okay, perfekt. Und Thema Nummer 11 ist, und ich starte den Timer, Comic-Con versus Beach Party. Warum Nerds trotzdem die cooleren Stories haben? Warst du jemals bei meiner Comic-Con? Nee. Okay, ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es auch nie war. Ja, aber du warst auf Cons. Das stimmt, aber nie auf der Comic-Con, die in Stuttgart ist. Ja, aber wir waren ja beide, wir waren ja schon mal auf Cons im Sinne von, man hat sich halt mit Leuten getroffen, die sich seltsam kleiden, komisch reden, in verschiedenen Zungen sprechen. Ich arbeite in der Bankenbranche, das ist mein tägliches Brot. Die Leute kleiden sich komisch, sie sprechen in fremden Zungen und was war das noch? Glauben an illusionäre Systeme. Ich sag mal so, es gibt auch in der Bankenbranche immer noch Menschen, die das nicht verstanden haben, dass Zentralbanken Geld tatsächlich einfach aus nichts erschaffen. Also ja. Ja, und sie geben mehr ins Nichts zurück, als sie aus dem Nichts holen. Ja, das auch. Das auch. Aber das wäre mal was für unseren Finanztipp-Podcast vielleicht. Apropos, muss ich dazu sagen, irgendwo habe ich mal gelesen, die Banken, die Zentralbanken schöpfen Geld. Das habe ich nicht verstanden. Woher schöpfen die das? Naja, das ist in den meisten Fällen ist es ja Papiergeld. Ah, das wird geschöpft, weil Papier, ja, natürlich. Ja, okay. Klingt logisch. Ich dachte eigentlich, es wird digital geschöpft, aber. Nein, dann wird es gemeint. Das ist was anderes. Okay, aber Comic-Con versus Beach Party, wenn du so Stories erzählen kannst, wo kannst du bessere Stories erzählen? Von irgendwelchen wilden Partys am Strand oder insgesamt so Sommerpartys oder kannst du eher so lustige Nerdparty-Geschichten erzählen? Ich bin ja zu nerdy für Nerdpartys, deshalb habe ich die Partys immer ausgelassen, weil ich morgens früh zur ersten Session schon wieder fit und munter sein wollte und deshalb war ich nicht feiern. Außerdem riechen die meisten Nerds nicht gut, wenn die so einen ganzen Tag in so einem Hotel waren und dann möchte man nicht auch noch an der Bar stehen mit denen. Ja, aber du hast doch auf der Con quasi Party oder also es gibt Erlebnisse, ja, Events. Es gibt ja nach den Tagesprogramm mir gerne Party am Abend in der Nacht. Tagsüber war mir so, dass man darüber diskutiert, wie sich das Ärztebild in Star Trek im Laufe der Zeit gewandelt hat. Also wie sich gesellschaftliches Verständnis von Arztrollen auch darin reflektiert und solche Sachen. Das ist jetzt nicht so Party, oder? Und wer ist der coolste Arzt bei Star Trek? Bela, Farin oder Rott? Der erste, der da war, bevor Rottes geworden ist. Also Sani. Genau. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich gehe aber auch nicht auf Beachpartys, also bin ich irgendwie der falsche Ansprechpartner. Naja, du gehst auf Partys. Also das kann ja auch am Stadtstrand stattfinden, so eine Beachparty. Ich war noch nie am Cannstatter Stadtstrand auf einer Party. Naja, nö, wir haben da nur mal gepodcastet. Genau, aber es ist ja keine Party. Das ist zwar immer ein Fest, mit dir zu podcasten, aber es ist keine Party. Warst du mal auf einer Beachparty? So ja, ich Sand? War schon. Ja. Ja, und es ist einfach nur eine Party im Sand. Okay. Ich denke so. Das Klischee ist ja dann, dass alle da irgendwie, dass es alles ein bisschen schlüpfriger ist, weil alle ja Bikinis tragen und Badehosen und sowas. Du was trägst halt so, auf so, Beachpartys so, ja. Bikinis? Nein, ich meine nur das Klischee, was ist so das Klischee? Ach so. Und das halt und Badehosen oder nur Badehosen, Männer tragen ja nur. Aber das ist ja meistens schon so Bullshit, weil die Beachparty findet ja dann doch dann eher so abends statt, wenn du dann so, keine Ahnung. Plus, was du halt auch noch hast, diese ganzen Cocktail-Partys, so. Ich meine, Sindelfingen hat das ja mal so beim internationalen Stadtfest so Beach-Party-Styly immer so gemacht, so dass sie da so ein bisschen so Cocktail-Ecken auch eingerichtet hatten zeitweise. Oder auch denkst, Ja, okay. Ja. Ja, aber seit der Aperolisierung des Getränkegewerbes ist ja sowieso immer und überall Cocktail. Gibt es auf Cons tagsüber irgendwie Leute, die sich einen weglöten? Weniger. Eigentlich nicht. Also wüsste jetzt, meistens gibt es auch irgendwie keine alkoholischen Getränke im Ausschank tagsüber. Also haben wir eigentlich schon die Lösung gefunden. Nerds haben deswegen die cooleren Stories zu erzählen, wenn sie sich merken können. Wenn sie nicht voll betrunken irgendwo durch die Gegend eimern, sondern tatsächlich eine Story haben, werden bei den anderen meistens die coolen Stories daraus bestehen, dass sich irgendwer einfach weggelötet hat und weggeholzt hat und dann irgendwer gekotzt hat und dann irgendwer mit der Geli was hatte, was aber auch nur getan hat, weil er volltrunken war, weil die Geli ist eigentlich, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich. Nerds haben sowieso grundsätzlich immer die geileren Geschichten zu erzählen, weil sie sich ja einfach für irgendwas begeistern können. Also von daher. Die haben ja sowas wie ein Leben und Interessen. Interessen. So Menschen, die auf Beachpartys gehen, haben sowas ja nicht. Die haben Instagram. Naja, doch, die haben halt quasi die Story zu erzählen, dass sie jetzt einen Account haben. Aber wir haben... Hat's geläutet? Ja, du hörst es läuten. Jetzt höre ich's. Halleluja. Gerade noch so über die Ziellinie so geleitet. Ja, das waren deine drei Themen, sommerliche Nerd-Themen für den Podcast. Gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Gut. Und schauen, was die nächste Woche bringt, oder? Genau, wir gehen jetzt in die letzte Runde und danach kommen wir wieder aus der Sommerpause quasi. Also wir machen keine Sommerpause, sondern wir ballern euch einfach mit so viel Quark zu. Oder halt Qualität, je nachdem. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird's hochgeschätzt. Qualitätsquark. Vielleicht halten wir euch davon ab, auf komische Beachpartys zu gehen. Jo. Genau. Also erzählt uns, wie eure Beachpartys so waren und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssing.